schon in Dobender Schlacht und zum Rasten mit einer Zeit. Tage und Nächte stand jeder von dort, wir stürmten und schlugen und kämpften fort. Mit dem Panzer kam der Rat ein Verein, immer die Ersten am Rhein. Panzerhändler, die Ehren, kommen zum Siegen voran. Oh!